1. Gott ließ mich in einer Vision sehen, wie Hüsch Reckenlaven Urchef, die genauso dem Zeitpunkt auftreten, als dies weiter sart nach der Königlichen Huen zu wachsen begann. 2. Nachdem die Insekten das gesamte Grund des Lands Karl gefressen hatten, but ich got in standig em vergebung, da das Volk Israel zu schwach sei, ein solche Katastrophe zu überstehen. 3. Daraufhin sagte Gott Erbarmen und Erklart, das Diocese Unheil nicht eintreten word, womit a die Angedrote Straf vorerst abwendet. 4. In einer weiteren Vision saw ich, wie Gott ein Wertserens für herberief, das zuerst die Chefen wasserweit ostrocknet und anschließend begann, das Land des Volks zu vernichten. 5. Ernut fleht ich gotten, mit der Bestrafung aufzuhören, da das Volk Israel aufgrund seiner Geringen Kraft einer solchen Vernichtung nicht standhalten kann. 6. Gott ließ sich Archdiocese mal umstimmen und versichert mir, das Archdies Katastrophe nicht über das Land hier in Brechen word. 7. Danach sagte mir Gott ein Dritt Vision, in der an eine perfekt ausgerichteten Mauer stand und ein Blaylet in seiner Hand hielt. 8. Als Gott mich fragte, was ich sei, antwortet ich, es sei ein Blaylet, woraufhin erklart, dass nun diesen Maßstaben sein Volk anliegen und kein weiteren Verfehlungen mehr dulden word. 9. Erkundigteren, dass die Kultstätten und Heiligtümer Israels verwüstet werden und das Herrscherhaus Jerobeins mit kriegerischer Gewalt angreifen word. 10. Infolgedessen sandt der Priester Amasja ein Nachrichten König Jerobeam und beschuldigt Amos, im Zentrum des Reichs ein Verschworing anzusetteln, da sein Reden für das Land unerträglich seien. 11. Amasja behauptet, Amos hei prophesied, das Jerobeam durch das Schwertsterben word und das gesamte Volk Israel in die Verbannung sehen muss. 12. Daraufhin forderte Amasja Amos auf, das Land zu verlassen und nach Juda zu fliehen, dort seinen Lebensunterhalt als Prophet zu verdienen. 13. Untersagte ihm Jedoch aus Drucklich, weiterhin in Bethel zu prophesien, da dieser ort das offiziell Heiligtum des Königs und der Zentral Tempel des Reichs sei. 14. Amos entgegnet Amasja, dass sprunglich weder ein Prophet noch ein Mitglied einer prophetential Gusen sei, sondern als einfacher Wehrt und Mobierfiegensakte gearbeitet habe. 15. Erklart Jedoch, das Gott in direkt von seiner Herd Wegeholt und im den ostrucklichen Auftrag gegeben habe, als Prophet zu seinem Volk Israel zu sprechen. 16. Die Schaub forderte Amos Amasja auf, die Botschaft Gott zu horen, obwohl dieser versucht hat, in das Prophesien gegen Israel und das Haus Isaac zu verbieten. 17. Aufgrund Diocese wider stands wirken diet Amos, das Amasja's family schande und tod erleiden word, sein Land unter Fremden aufgeteilt word und Israel endgültig in die Verbannung sehen muss.